Kundgabe 4419. Empfangen durch Bertha Dudde am 26.08.1948. Ernste Ermahnung zur Seelenarbeit. Ein reicher Schatz steht euch zur Verfügung, an dem die Menschen aber gleichgültig vorübergehen. Jeder Hinweis darauf wird wohl angehört, hinterlässt aber keinen Eindruck. Von allen Seiten geht euch Kenntnis zu von einer bevorstehenden Lebensänderung. Doch ihr glaubt es nicht. Und die Zeit geht vorüber, die noch als letzte Gnadenzeit anzusehen ist. Ihr Menschen zieht keinen Nutzen aus ihr. Ihr achtet meiner Stimme nicht, die euer Ohr berühret in verschiedener Weise. Und so sehe ich mich veranlasst, sie so laut ertönen zu lassen, dass ihr sie vernehmen müsset, wenngleich ihr auch dann noch nicht gezwungen seid, ihrer zu achten, denn euer Wille ist frei. Es ist aber die Zeit gekommen, die das Ende bedeutet, weil die Menschen nicht mehr wandlungswillig sind, trotz ihrer Wandlungsfähigkeit. Sie leben völlig ohne Glauben. Sie stehen mir so fern, dass sie ohne jegliche geistige Kraftzufuhr sind und also keinen geistigen Fortschritt erzielen können. Ihr Erdenleben ist völlig zwecklos geworden, denn sie werten es nicht aus für die Ewigkeit, sondern es ist ihnen nur Selbstzweck, also meiner ewigen Ordnung widersprechend. Und ich will darum ein Ende machen, auf dass die Erde wieder neu erstehe, auf dass die geistige Entwicklung der sie bewohnenden Menschen wieder ihren Fortgang nehmen kann. Und ich wieder unter meinen Geschöpfen weilen und meine Liebekraft verströmen lassen kann auf diese, weil sie mich lieben und meine Gegenwart anstreben. Und so ist unwiderruflich die letzte Zeit gekommen für diese Erde. Es ist eine überaus ernste Zeit für alle Menschen, denn sie ist verantwortungsreich, weil sie Leben oder Tod bringt. Doch nicht nur für den Körper, sondern für die Seele, die ewig leiden muss oder auch glückselig werden kann. Ihr Menschen, höret auf mein Wort, nehmet es ernst. Bereitet euch vor, suchet den Glauben zu gewinnen, indem ihr ernsten Willens nachdenket über das, was ihr vernehmet durch meine Boten. Leistet keinen Widerstand, so ihr angehalten werdet zum Liebewirken, denn dies allein bringt euch Rettung. Es bringt eine innere Wandlung zustande und ist eurer Seele Leben. Achtet der Not um euch und greifet helfend ein, wo es möglich ist. Stellet die Ich-Liebe zurück und wendet mehr Aufmerksamkeit dem Nächsten zu, der in gleicher Not ist wie ihr. Helfet ihm, und es wird auch euch geholfen werden, und glaubet daran, dass das Ende nahe ist. Dann werdet ihr auch euer Leben besser ausnützen. Ihr werdet euch mit dem Gedanken an den Tod und an ein Fortleben der Seele befassen, und euer Erdenwandel wird von selbst in die rechte Bahn gelenkt, weil dann das Verantwortungsgefühl in euch wächst und ihr nach dem Heil eurer Seele strebet. Ich will euch nur immer ermahnen, um eurer selbst willen, dass ihr eurer Seele gedenket und ihr Wohl euch mehr angelegen sein lasset als das Wohl des Körpers, dem ich zuwende, was er benötigt, so ihr nur strebet nach dem Licht, nach der Wahrheit, nach mir. Denn schnell geht die Zeit vorüber, die euch noch bleibt. Doch unsagbar viel könnet ihr noch erreichen mit gutem Willen, weil ich jedem helfe, der an mich glaubt und meinen Willen zu erfüllen sucht. Amen.